Erster David sagt, Herr, kämpfe gegen meine Feinde. Hilf mir gegen sie. Zweiter, nimm deinen Schild. Steh auf und hilf mir jetzt. Dritter, nimm deine Waffe. Halte meine Feinde auf. Sag mir, ich helfe dir. Vierter, meine Feinde wollen mich töten. Sie sollen Angst haben. Sie sollen weglaufen. Fünfter, sie sollen wie Staub im Wind sein. Gottes Engel soll sie wegjagen. Sechster, ihr Weg soll dunkel und glatt sein. Der Engel jagt sie. Siebter, sie wollen mich fangen. Ich habe ihnen nichts getan. Sie bauen Fallen. Achter, das Unglück soll sie plötzlich treffen. Sie sollen in ihre eigene Falle fallen. Neunter, dann bin ich sehr froh. Ich freue mich über Gottes Hilfe. Zehnter, ich sage, Herr, wer ist wie du? Du hilfst den Armen. Du rettest die Schwachen. Elfter, böse Menschen sagen falsche Dinge über mich. Sie fragen nach Sachen, die ich nicht kenne. Zwölfter, ich war gut zu ihnen. Aber sie sind böse zu mir. Ich bin jetzt sehr traurig. Dreizehnter, sie waren krank. Da trug ich dunkle Kleidung. Ich aß nichts und betete für sie. Vierzehnter, ich war traurig wie bei einem Bruder. Ich weinte wie um meine Mutter. Fünfzehnter, aber jetzt habe ich Probleme. Da lachen sie über mich. Fremde Leute beleidigen mich. Sechzehnter, sie machen Witze über mich. Sie sind sehr wütend auf mich. Siebzehnter, Herr, wie lange schaust du nur zu? Rette mein Leben vor diesen wilden Tieren. Achtzehnter, ich werde dir vor vielen Menschen danken. Ich sage allen, Gott ist groß. Neunzehnter, meine Feinde sollen nicht über mich lachen. Sie hassen mich ohne Grund. Zwanzigster, sie wollen keinen Frieden. Sie lügen über gute Menschen im Land. 21. Sie schreien mich an. Sie sagen, wir haben alles gesehen. 22. Herr, du hast es auch gesehen. Bitte sei nicht leise. Bleib bei mir. 23. Wach auf, mein Gott. Hilf mir. Kämpfe für mein Recht. 24. Sei mein Richter, Herr. Meine Feinde sollen nicht über mich lachen. 25. Sie sollen nicht denken, wir haben gewonnen. Sie sollen mich nicht kaputt machen. 26. Alle bösen Menschen sollen sich schämen. Sie denken, sie sind besser als ich. 27. Meine Freunde sollen sich freuen. Sie sollen sagen, Gott ist sehr groß. 28. Ich werde immer von deiner Güte erzählen. Ich danke dir jeden Tag.